Alpenglühen. Ein Podcast von Scientist for Future Österreich. Willkommen zu einer neuen Folge von Alpenglühen. Mein Name ist Martin Auer. In unserer Serie über Strukturen für ein klimafreundliches Leben befassen wir uns mit der Frage, wie sich Formen menschlichen Zusammenlebens, also gesellschaftliche Strukturen, ändern müssen, damit wir alle ein gutes Leben führen können, das klimafreundlich ist. Denn nur die Änderung der Energiebasis alleine wird dazu nicht reichen. Diesmal habe ich mit Professor Dr. Christoph Görg gesprochen, der zu den HerausgeberInnen und LeitautorInnen des IPCC Special Report Strukturen für ein klimafreundliches Leben gehört. Er ist am Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur Wien tätig, das aber nicht mehr leitet, wie er mir im Interview erklärt hat. Eine der Kernaussagen des Kapitels Soziale und politische Ökologie, über das wir sprechen, besagt, dass bisherige Innovationsangebote wie grünes Wachstum, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft, energetische Nutzung von Biomasse nicht ausreichen, um ein klimafreundliches Leben zu ermöglichen. Der globale Kapitalismus beruht auf dem industriellen Metabolismus, der auf fossile und damit endliche Ressourcen angewiesen ist und damit keine nachhaltige Produktions- und Lebensweise darstellt. Eine gesellschaftliche Selbstbegrenzung der Ressourcennutzung ist notwendig. Wir haben uns also in diesem Interview über soziale und politische Ökologie unterhalten. Jetzt ist ja schon Ökologie so ein Wort, das so oft gebraucht wird, dass man schon kaum mehr weiß, was es eigentlich bedeutet. Es gibt ökologische Waschmittel, Ökostrom, Ökohäuser. Können Sie mal kurz sagen, was Ökologie eigentlich für eine Wissenschaft ist? Darf ich eine ganz kleine Bemerkung machen, weil ich mich nicht mit fremden Federn schmücken möchte. Ich bin im Moment nicht mehr Leiter des Instituts. Ich bin zwar Professor für Soziale Ökologie, aber bei uns ist das eine gemeinsame Leitung von 3 Personen. Da gehöre ich im Moment nicht dazu, obwohl ich die Professur für Soziale Ökologie habe. Das hat was mit unserem Selbstverständnis zu tun haben und auch mit unserem Thema, weil wir in unserem Institut die Selbstverständnisse der Wissenschaft auch verändert haben und damit auch die Strukturen der Wissenschaft verändert haben. Nicht automatisch muss ein Universitätsprofessor auch der Leiter sein. Also wir geben unseren jungen Wissenschaftlern viel mehr sozusagen Verantwortung auch an die Hand, dass sie selbst auch hier mitgestalten können. Und das finden wir als eine wichtige Transformation der Wissenschaft. Das werden wir eigentlich schon am Thema, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht. Ihre Frage Ökologie. Ökologie ist grundsätzlich erstmal eine Naturwissenschaft aus der Biologie kommend, die sich eher mit dem Zusammenleben von Organismen beschäftigt. Also die Nahrungsketten vor allen Dingen, also welche Nahrungsmittel er hat. Ja. Und insofern etwas, was im Prinzip mit naturwissenschaftlichen Methoden Zusammenhänge, Interaktionen in der Natur analysiert. Mhm. Und darüber hat es eine sehr große Bedeutung bekommen und deswegen wird das Wort auch so Ökologie so allgegenwärtig verwendet. Mhm. In der sozialen Ökologie ist etwas Besonderes passiert. Da werden jetzt 2 Sachen zusammengefasst, die eigentlich 2 völlig unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen angehören, nämlich das Soziale oder die Soziologie und die Ökologie als Naturwissenschaft. Soziale Ökologie ist eine interdisziplinäre Wissenschaft. Mhm. Nicht nur additiv, also das heißt, es arbeiten nicht nur irgendwie mal Soziologen mit Naturwissenschaftlern, Ökologen zusammen, sondern sie versuchen wirklich auch integriert Fragestellungen zu bearbeiten, die wirklich ein Zusammenspiel und ein gemeinsames Verständnis der Disziplinen füreinander notwendig bedürfen. Ich bin von meiner Ausbildung her Soziologe, habe sehr viel auch in der Politikwissenschaft gearbeitet. Jetzt hier im Institut, auch schon vorher, arbeite ich jetzt sehr viel mit naturwissenschaftlichen Kollegen zusammen. Das heißt, wir machen gemeinsam Lehre, wir bilden unsere Studierenden interdisziplinär aus. Also es macht nicht einer Naturwissenschaften, danach müssen sie mal ein Semester vielleicht ein bisschen Grundlagen der Soziologie kennenlernen, sondern wir machen das gemeinsam, wir machen ein Co-Teaching. Mhm. Mit einem Naturwissenschaftler, einem Sozialwissenschaftler. Und Sie verstehen jetzt Natur und Gesellschaft auch nicht als 2 getrennte Bereiche. Das Richtig, sind 2 Bereiche, die ständig miteinander irgendwie interagieren. Ne? Genau, und wir beschäftigen uns mit den Interaktionen oder mit den Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Bereichen. Die Grundthese ist, man kann das eine nicht ohne das andere verstehen. Mhm. Sie können Natur nicht ohne Gesellschaft verstehen, weil die Natur heute komplett von Menschen beeinflusst ist. Sie ist nicht verschwunden, ich würde nicht sagen, dass sie verschwunden ist, aber sie ist transformiert, verändert worden. Ne? Mhm. Alle unsere Ökosysteme sind als Kulturlandschaften quasi durch eine Nutzung überarbeitet worden. Wir haben durch das globale Klima verändert. Und wir haben damit Einfluss genommen auf die Entwicklung des Planeten. Es gibt keine unberührte Natur quasi mehr. Also. Und es gibt aber auch keine Gesellschaft ohne Natur. Das wird auch in den Sozialwissenschaften oft vergessen. Wir sind angewiesen darauf, dass wir Stoffe aus der Natur aufnehmen, Energie und Lebensmittel und so weiter und so fort, Schutz gegen unbildendes Wetter, Kälte und Wärme und so weiter. Also wir sind vielfältig angewiesen auf die Interaktion mit Natur. Das wäre jetzt ein Stichwort, der soziale Metabolismus. Genau, was ich jetzt angesprochen habe, ist genau das, dieser soziale Metabolismus, also auf Deutsch der Stoffwechsel. Mhm. Also nicht nur wie in einem Tier oder einer Pflanze sozusagen, was kommt rein, was wird gegessen, wie wird es umgewandelt in Energie und Gewebe und was kommt am Schluss wieder raus, sondern jetzt übertragen auf die Gesellschaft. Ja, das, insofern das auch, was Sie gesagt haben, das, und das untersuchen wir auch ganz genau quantitativ, was wird wie gegessen und was kommt hinten wieder raus, also welcher Müll bleibt dabei übrig. Mhm. Ja, wir suchen den Stoffdurchsatz, aber der Unterschied ist der, dass quasi Gesellschaften ihre Ressourcen- und Stoffbasis im Laufe der Geschichte erheblich verändert hat. Wir haben unterschiedliche soziometabolische Regime, nennen wir das. Aha. Also wo die sich total unterscheiden im Energieverbrauch, überhaupt im Stoffverbrauch. Und wir sind im Moment in einem industriellen Metabolismus, der beruht im Wesentlichen auf fossilen Brennstoffen. Weil fossile Brennstoffe einfach von ihrer physischen Beschaffenheit her eine Energiebasis haben, die andere Stoffe nicht haben, also zum Beispiel Biomasse. Also wir haben da eine Möglichkeit im industriellen Metabolismus genutzt, mit der Ausbeutung von Kohle, Öl, Gas und so weiter, die andere Gesellschaften früher so nicht hatten. Und damit haben wir einen unglaublichen Reichtum geschaffen. Das ist wichtig, das zu sehen. Wir haben einen unglaublichen materiellen Wohlstand geschaffen. Wenn wir unsere Generation zurückverfolgen, dann kann man das sehr leicht nachvollziehen. Aber wir haben damit, genau damit, mit dem Vorteil, den wir gewonnen haben aus der Nutzung der Natur, haben wir ein riesengroßes Problem. Nämlich den Klimawandel oder die Klimakrise und die Krise der Biodiversität und andere Krisen geschaffen. Und dies muss man im Zusammenhang, also in den Wechselwirkungen sehen. Also das ist ein Produkt menschlicher Nutzung und wir müssen die menschliche Abhängigkeit oder die Abhängigkeit von Gesellschaften von dieser Nutzung der Ressourcen auch ernst nehmen. Das ist das große Problem, vor dem wir heute stehen. Wie können wir die verändern? Wie können wir den industriellen Metabolismus, wie können wir den verändern? Das ist für uns das zentrale Problem. Jetzt wird ja in der Einleitung gesagt, und zwar ziemlich kategorisch, dass bisherige Innovationsangebote wie grünes Wachstum, E-Mobilität, Kreislaufwirtschaft und die Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung nicht ausreichen, um klimafreundliche Strukturen zu schaffen. Wie kann man das begründen? Das ergibt sich aus dem, was ich vorher gesagt habe. Wir haben mit der Nutzung der fossilen Energien haben wir für Gesellschaften eine Entwicklungsmöglichkeit geschaffen, die wir auf dem gleichen Niveau nicht fortsetzen können. Auch nicht durch die Nutzung von Biomasse und andere Technologien. Bisher steht der Beweis zumindest mal dafür aus, dass wir es können. Also wir müssten uns in einer gewissen Weise, ich sag mal, nach der Decke strecken. Wir müssen quasi erkennen, dass wenn wir die fossilen Energien weiter nutzen, wir eine Klimakrise verschärfen. Und wenn wir sie nicht nutzen wollen, müssen wir überlegen, als Gesellschaften, welchen Wohlstand können wir uns noch in Zukunft leisten? Was wir im Moment machen, wir kolonisieren die Zukunft. Das heißt, wir nutzen heute den möglichst hohen Wohlstand auf Kosten der zukünftigen Generationen. Ich nenne das Kolonisierung. Also das heißt, deren Möglichkeiten werden erheblich beschnitten, weil wir heute quasi über unsere Kosten leben. Und da müssen wir runter. Das ist eigentlich das zentrale Problem, was mit der These vom Anthropozän auch angesprochen wird. Ja, es wird nicht so ausgesprochen. Das Anthropozän sagt, ja, wir haben heute das Zeitalter des Menschen. Oder das ein Erdzeitalter, was durch den Menschen geprägt ist. Ja, was heißt, wir werden in den nächsten Jahrhunderten, Jahrtausenden unter den Ewigkeitslasten leiden. Nicht wir, sondern unsere künftigen Generationen, die wir heute produzieren. Wir schränken deren Lebensmöglichkeiten erheblich ein. Und deswegen müssen wir quasi unsere Kolonisierung der Zeit, unsere Kolonisierung der Zukunft zurücknehmen. Das ist für mich die zentrale Herausforderung der derzeitigen Klimakrise. Das geht über unseren Special Report hinaus, das möchte ich gerade betonen. Das ist jetzt meine Auffassung als Professor für Soziale Ökologie. Das werden Sie so nicht in dem Report finden, weil das ist natürlich jetzt keine abgestimmte Meinung, sondern das ist jetzt meine Schlussfolgerung, die ich jetzt als Wissenschaftler aus dem Report ziehe. Wir können damit weiterarbeiten, wir müssen auch damit weiterarbeiten. Na gut, wir haben ja im Report eben kein Rezeptbuch. wie wir jetzt die Zukunft und die Strukturen gestalten, sondern eine Zusammenfassung von verschiedenen Perspektiven. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, von verschiedenen Perspektiven. Mhm. Wir haben uns explizit, das werden vielleicht meine Kollegen noch mal später genauer erklären, wir haben uns explizit dafür entschieden, verschiedene Perspektiven auch so stehen zu lassen. Wir haben ja vier Perspektiven, die Marktperspektive, die Innovationsperspektive, die Bereitstellungsperspektive und die Gesellschaftsperspektive. Mhm. Oft wird in der Diskussion über den Klimawandel nur die Marktperspektive eingenommen. Das heißt, wie können wir Konsumentenentscheidungen durch Preissignale verändern. Und da sagt unser Report ganz klar, mit dieser Perspektive werden die Einzelnen überfordert. Wir können nicht nachhaltig als Einzelne leben, nur in der großen Anstrengung. Das geht vielleicht schon, aber dann müssen wir erhebliche Anstrengungen vornehmen. Und unser Ziel ist es eigentlich, wir müssen aus dieser Perspektive auf die Konsumentscheidung der Einzelnen rauskommen. Wir müssen auf die Strukturen gucken. Deswegen haben wir andere Perspektiven dazugenommen, wie die Innovationsperspektive. Die gibt es häufiger, aber man muss über einzelne Technologien auch hinausgucken. Man muss den Anwendungskontext von Technologien mit rausnehmen. Natürlich sind Technologien wichtig. Es wird oft so gesagt, wer nicht über Technologien reden will, der soll den Mund halten. Nein, wir müssen über Technologien reden, aber auch über die Anwendung von Technologien und über die Nebenwirkungen von Technologien. Wenn wir glauben, der Elektromotor klärt das Problem mit dem Verkehrsbereich, dann sind wir auf dem Holzweg. Weil das Problem ist viel größer. Da steckt noch in dem Verkehrsbereich steckt die Flächenversiedlung drin. Da stehen die ganzen Produktion von Elektromotoren und anderen Sachen steht da drin. Und natürlich der Stromverbrauch. Das muss man im Kontext sehen. Deswegen haben wir uns entschieden, die Marktperspektive, die Innovationsperspektive zu ergänzen durch eine Bereitstellungsperspektive. Zum Beispiel die Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsmitteln. Oder die Bereitstellung von Gebäuden, die wirklich auch ein klimafreundliches Leben ermöglichen. Wenn das nicht bereitgestellt wird, dann können wir auch nicht wirklich klimafreundlich leben. Und am Schluss steht die Gesellschaftsperspektive. Das sind diese übergreifenden Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft und Natur. Mhm. Jetzt steht aber in diesem Kapitel jedenfalls auch wieder ziemlich eindeutig, dass der globale Kapitalismus, weil er eben auf fossile, also endliche Ressourcen angewiesen ist, keine nachhaltige Produktions- und Lebensweise darstellt. Also ist denn ein Kapitalismus auf der Basis erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaft gar nicht vorstellbar? Was verstehen wir überhaupt unter Kapitalismus? Was charakterisiert den Warenproduktion, Marktwirtschaft, Konkurrenz, Anhäufung von Kapital, Arbeitskraft als Ware? Arbeitskraft als Ware und vor allen Dingen die Erzeugung von mehr Kapital durch Verwertung von Kapital, das heißt Profit machen. Und Profit wieder anlegen, verwerten und Wachstum insofern. Also man produziert nicht primär, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen, sondern um zu verkaufen und den Gewinn wieder in Kapital zu verwandeln. Genau, der Zweck ist letztlich zu verkaufen, um Gewinn zu machen und den wieder zu investieren und damit mehr Kapital zu machen. Mhm. Und das wäre eine große Frage. Wir müssen auf die Suffizienzperspektive kommen. Und Suffizienz heißt ganz grundlegend, was brauchen wir eigentlich? Und was können wir uns in Zukunft noch leisten? Angesichts der Klimakrise und angesichts für die zukünftigen Generationen. Das ist die zentrale Frage. Mhm. Und ob das im Kapitalismus möglich ist, ist dann eine zweite Frage. Wenn das müssen wir dann sehen. Aber auf jeden Fall müssen wir aus dieser Dominanz dieses Profite machen, um des Profites willen. Da müssen wir rauskommen. Mhm. Und deswegen müssen wir auch aus der Wachstumsperspektive raus. Es gibt schon Kollegen, die glauben, man könnte auch mit Wachstum diese Klimakrise beseitigen. Kollegen von uns, einige Kollegen von mir waren daran beteiligt, haben das mal untersucht, ob es dafür eine wissenschaftliche Evidenzbasis gibt. Also ist das wissenschaftlich belegbar und haben alle Papers, die es dazu gibt, mal zusammengesucht und haben mal geguckt, ob es dafür einen Beleg dafür gibt, dass wir unseren Wohlstand, unseren materiellen Wohlstand entkoppeln können vom Ressourcenverbrauch und den Klimanebenwirkungen. Und dafür gibt es keine wissenschaftliche Evidenz. Und zwar für die wirkliche Entkopplung zwischen diesen beiden Prozessen. Es gab mal Phasen, wo es zurückging, aber das waren Phasen des Wirtschaftsabschwungs, der ökonomischen Krise. Und es gab zwischendrin so relative Entkopplungen. Das heißt, man hat ein bisschen mehr materiellen Wohlstand als Nebenwirkungen gehabt. Aber wir müssen an den Wachstumsglauben oder den Wachstumszwang müssen wir ran. Wir müssen quasi eine Ökonomie, und das ist die zentrale Frage, wichtiger vielleicht sogar als die Frage, ob es ein Kapitalismus ist. Wir müssen an eine Ökonomie ran, die nicht mehr auf den Glauben an unendliches Wachstum angeht. Ja, aber ist jetzt Wachstum nur eine Frage der Ideologie, sozusagen des Glaubens? Oder ist das jetzt in unserem Wirtschaftssystem einfach so eingebaut? Es ist beides, es ist in unser Wirtschaftssystem eingebaut. Trotzdem wäre es veränderbar. Das Wirtschaftssystem ist veränderbar. Auch strukturelle Zwänge können wir überwinden. Und da spielt dann der Glaube eine Rolle. Im Moment, wenn Sie sich quasi im politischen Bereich angucken, Sie finden, glaube ich, weltweit keine einzige zu einer Wahl antretende Partei, die nicht auf Wirtschaftswachstum setzt. Mhm. Alle glauben, Wirtschaftswachstum ist die Lösung für alle unsere Probleme, vor allen Dingen für die sozialen und ökonomischen Probleme. Und dafür müssen wir also den Raum öffnen, dass wir Problemlösungen ohne diese ohne die Wachstumsperspektive annehmen. Unsere Kollegen nennen das in den Begriff nicht sogar besser, Postwachstum. Mhm. Wir können nicht mehr glauben, dass, wie das mal in den 70er, 80er Jahren war, dass alle unsere Probleme durch Wirtschaftswachstum gelöst werden. Wir müssen zu anderen Lösungen, zu einer Gestaltungslösung kommen, die eher versucht, Strukturen zu verändern, nicht einfach nur zu glauben, wenn wir Wachstum haben, dann lösen sich die Probleme von selbst. Das ist ein Ihr Glaube, das muss nicht sein. Gesellschaftliche Selbstbegrenzung ist da das Stichwort. Ja. Ne? Aber wie kann das geschehen? Also durch Diktate von oben oder durch demokratische Prozesse? Oder? Es kann nur demokratisch gehen. Und zwar, also es muss in der demokratischen, sag mal, Zivilgesellschaft durchgesetzt werden und dann letztlich staatlich abgesichert werden. Aber es darf nicht als Diktat von oben kommen. Wer sollte dazu die Legitimation haben? Wer sollte genau sagen, was noch geht und was nicht mehr geht? Das kann nur in einem demokratischen Abstimmungsprozess gehen. Und dazu bedarf es, und jetzt komme ich zurück zu meiner Eingangsbemerkung, eine andere Form von wissenschaftlicher Forschung. Da muss Wissenschaft rein, aber in einer anderen Weise, als sie heute da reinkommt. Auch Wissenschaft darf das nicht diktieren oder kann das auch nicht diktieren. Deswegen haben wir zum Beispiel in unserem Prozess, jetzt in unserem Special Report, haben wir das ergänzt durch einen Stakeholder-Prozess. Und da haben wir gefragt, und zwar normale Stakeholder aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, wie könnte dann aus Ihrer Sicht eine Gesellschaft aussehen, die ein gutes Leben ermöglicht und dabei klimafreundlich ist. Und wir haben nicht nur die Wissenschaftler gefragt, sondern auch ganz normale, zumindest mal Vertreter von gesellschaftlichen Interessengruppen aus verschiedenen Bereichen. Ne? Weil das ist eine demokratische Aufgabe, die kann durch Wissenschaft unterstützt werden, aber sie muss letztlich in einem öffentlichen Raum definiert werden. Kann man jetzt irgendwie sagen oder das eingrenzen, dass man sagt, okay, das sind wirklich entscheidende Bedürfnisse und das sind Dinge, die nett sind, wenn man sie hat und das ist Luxus, den wir uns nicht leisten können. Kann man das objektivieren? Ganz objektivieren können Sie das nicht, aber Sie können natürlich Indizien zusammentragen. Zum Beispiel haben die Fragen der ökonomischen Ungleichheit große Auswirkungen auf den Treibhausgasausstoß. Das ist, wenn man so will, der größte Einzelfaktor, ne? Ob Sie viel Geld haben. Weil viel Geld ist mit Luxuskonsum verbunden. Und da gäbe es mit Sicherheit einige Bereiche, die könnte man ohne, sage ich mal, Einschränkung oder Verzicht wirklich sein lassen. Also muss man wirklich nach Paris zum Wochenend-Shopping fliegen? Muss man so und so viele Flugkilometer im Jahr zurücklegen? Also zum Beispiel, ich wohne in Bonn und ich arbeite in Wien. Ich habe mir das Fliegen trotzdem abgewöhnt, weil ich habe gemerkt, da sind Sie zwar schneller in Wien oder in Bonn, aber Sie haben eigentlich Stress dabei. Wenn Sie mit dem Zug fahren, ist es sogar für mich besser. Also es ist eine Suffizienzfrage. Ich verzichte eigentlich nicht, wenn ich da nicht fliege, sondern ich habe mir mein Zeitbudget umgestellt. Mhm. Ich habe, okay, ich fahre einen Tag mit dem Zug und arbeite da ein bisschen und komme entspannt in Wien an oder zu Hause. Und habe nicht den Stress mit dem Fliegen und sitze nicht lange auf dem Gate rum und so weiter. Das ist eigentlich im Grunde genommen ein Gewinn an Lebensqualität. Mhm. Das heißt, man kann Bedürfnisse feststellen, die man auf verschiedene Weise befriedigen kann. Genau, genau. Durch und unterschiedliche Güter oder Dienstleistungen oder... Genau. Und das haben wir versucht in dem Stakeholder-Prozess, also mit den Praxispartnern, nenne ich das ja lieber. Also mit Leuten, die wir ganz konkret, wir haben so zu Typen vorgestellt, auch ländliche Typen oder Menschen, die auch in der Stadt wohnen, und haben gefragt, wie könnte sich deren Leben verändern? Also wie könnte das ein gutes Leben sein, das aber mit weniger Klimabelastung einhergeht? Mhm. Das hängt sehr stark zum Beispiel von der Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen ab. Und damit auch von der Ausgestaltung ihres Freizeitbudgets und auch ihrer Vorsorgearbeit, die sie haben, also mit ihren Kindern und so weiter. Also je nachdem, wie die strukturiert sind, also das heißt, welchen Stress sie dabei haben, ganz einfach. Ob sie viel hin und her fahren müssen, ob das Ganze funktioniert. Da haben Sie viel entspanntere und viel flexiblere Möglichkeiten, klimafreundlich zu leben. Wenn Sie stressige Arbeitsstrukturen haben, dann verbrauchen Sie mehr CO2, um es ganz einfach zu sagen. Ja. Also wir machen das wirklich mit Zeitbudget. Strukturen der Zeitverwendung spielen eine große Rolle für unseren CO2-Ausstoß, also für unsere Klimabilanz. Also kann man sagen, dass eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung es den Menschen erleichtern würde? Ja, auf jeden Fall. Mehr Flexibilität würde es ihnen erleichtern. Sie müssen dann nicht mehr Ihre Kinder, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, mit dem Auto zur Schule bringen. Sie können auch mit dem Fahrrad dann hinfahren, wenn Sie mehr Zeit haben. Also Sie haben mehr Möglichkeiten, Sie haben Flexibilität. Wenn die Flexibilität dazu führt, dass Sie noch mehr in den Urlaub fliegen, dann geht der Fuß natürlich nach hinten los. Also nicht nur weniger, sondern auch anders. Ne? Aber wir sind überzeugt oder wir sehen auch Belege dafür, dass man mit mehr Flexibilität auch das Budget runterfahren könnte. Das ist CO2-Budget. Jetzt habe ich immer wieder so in den Medien gelesen, ja, Arbeitszeitverkürzung ist eigentlich gut, wenn die Leute dann produktiver werden und in kürzerer Zeit dasselbe produzieren. Ist das eine Art Rebound-Effekt? Das ist die große Gefahr. Das ist der Grund, warum bisher, also der Rebound-Effekt ist der Grund, warum bisher alle Strategien, die durch Effizienzsteigerung das Problem lösen wollten, das heißt also dadurch, dass man mit weniger Energie mehr herstellen kann, daran gescheitert sind, weil man zwar weniger Energie braucht und damit auch erstmal weniger fossile Energien nutzen muss, aber im Endeffekt dann doch mehr konsumiert wird und damit das Ganze quasi unterm Strich ins Negative fällt. Ne? Das heißt also Rebounden, Sie haben zwar einen Effizienzgewinn, aber sind dadurch, dass dieser Effizienzgewinn dazu führt, dass Sie mehr konsumieren, ist der Effekt letztlich negativ. Ne? Und da müssen wir raus. Also wegen diesem Rebound-Effekt, der wirklich gut belegt ist, deswegen müssen wir auch glauben, dass wir nur mit Effizienzgewinnen arbeiten können. Wir müssen die Frage der Suffizienz stellen. Was brauchen wir? Wie kann man Suffizienz oder die Notwendigkeit von Suffizienz so begründen oder so plausibel machen, dass die Leute sich nicht davor fürchten? Man will ihnen nichts wegnehmen. Sie sollen ein gutes Leben führen. Deswegen betone ich so, dass der Wohlstand und das gute Leben durchaus ein Element sein muss. Aber was brauche ich dann für ein gutes Leben? Brauche ich neben meinen beiden Benziner auch noch ein E-Mobil in die Garage? Nutzt mir das? Habe ich dadurch wirklich einen Gewinn oder habe ich nur ein Spielzeug? Ja. Das ist vielleicht auch anders. Kann ich mir auch ein Matchbox-Autobahn hinstellen. Das geht vielleicht genauso gut. Also wofür brauche ich das wirklich? Hat das für mich einen realen Vorteil? Also im Sinne von Nutzen. Ne? Oder ist es für mich Prestige zum Beispiel? Oft ist vieler Konsum ist Prestige. Ich will auch noch dann entsprechende Marken haben und so weiter. Oder ich will zeigen können, dass ich mir London als Wochenendtrip leisten kann. Dieses Prestige, das ist nicht einfach aufzugeben, aber in diese Richtung könnte ein öffentlicher Diskurs gehen. Was sind wirklich die Fragen, die ich für meinen Wohlstand, für mein gutes Leben will? Und diese Frage haben wir diesen Praxispartnern gestellt. Wie müsste ein gutes Leben aussehen? Nicht, wie wollen wir den Gürtel enger schnallen, sondern was brauchen wir wirklich für ein gutes Leben? Und dafür brauchen wir viel eher soziale Absicherung und Flexibilität. Jetzt steht ja auch, dass die Transformation zu klimafreundlichen Strukturen mit schwerwiegenden Interessen und Zielkonflikten verbunden ist und es gerade die Aufgabe der politischen Ökologie sein soll, diese Konflikte zu verstehen und Möglichkeiten der Überwindung aufzuzeigen. Ja, genau. Jetzt kommt noch ein zweiter Begriff dazu, die politische Ökologie. Die ist ein bisschen, also es ist zwar eng verwandt mit der sozialen Ökologie, aber die politische Ökologie, da gibt es verschiedene Schulen, das will ich jetzt nicht ausführen, aber prinzipiell sind sich alle verschiedenen Schulen einig, dass das notwendigerweise mit Konflikten einhergeht. Weil wir in einer Gesellschaft leben, in der die Interessen sehr gegensätzlich teilweise sind. Es gibt natürlich Arbeitsplätze, die hängen zum Beispiel an der Automobilsektor, an Zulieferern zum Beispiel und so weiter. Und das muss man ernst nehmen. Die Leute sollen natürlich jetzt nicht mit Gewalt auf die Straße geschmissen werden, das ist klar. Man muss Transformationsstrategien organisieren, also da bedarf es auch staatlicher Hilfe, wie man quasi von einer auf das Automobil als Schlüsseltechnologie ausgerichteten Wirtschaft wegkommen können zu einer, die das nicht mehr die diesen Zwang nicht mehr hat. Das kann man umgestalten. Und es wird auch in verschiedenen Bereichen, werden dort auch Projekte und viel Gehirnschmalz aufgewendet, um zu überlegen, wie kann man eine solche Konversion von einer automobilorientierten Wirtschaft zu einer anderen orientierten Wirtschaft, wie kann man die hinbekommen? Und das kann mit der Hilfe der politischen Ökologie zum Beispiel, können solche Konversionsprojekte gestaltet werden, weil die entscheidende Frage, und die geht nicht ganz ohne Konflikt, ist die, was lassen wir sein? Aber es ist auch möglich. Also wenn wir zum Beispiel nach Deutschland, das kenne ich ein bisschen, ich habe im ostdeutschen Bereich, Ostdeutschland gearbeitet, Es ist möglich, zum Beispiel auf die Braunkohle zu verzichten. Es war durchaus, waren einige, die in der Braunkohle gearbeitet haben, die waren nach 1989 nicht böse drum, dass plötzlich die Braunkohle in bestimmten Bereichen auch zusammengebrochen ist, weil das war so von Umweltbelastungen verschmutzt, dass sie, obwohl sie ihre Arbeitsplätze verloren haben, gesagt haben, das Leben ist einfach besser. Was Ähnliches könnte man auch woanders hinbekommen, wenn man den Menschen entsprechende Zukunft bieten kann. Man muss ihnen natürlich eine Perspektive bieten. Mhm. Und die müssen sie gemeinsam entwickeln. Also das ist eine Aufgabe, das geht nicht von selbst. Ne? Ich habe mich gerade beschäftigt mit einem historischen Beispiel, dem Lucasplan. Ja, Lucas Aerospace. Lucas Aerospace. Ja. Nicht? Also da haben die Arbeitenden, die Beschäftigten, sowohl in der Fabrikhalle als auch mit den Konstrukteuren gemeinsam Alternativen entwickelt, und dann, um Entlassungen zu verhindern, das Recht auf sozial nützliche Arbeit eingefordert. Sehr schönes Beispiel. Genau, das ist das beste Beispiel, was es historisch, also ich glaube, eins der besten Beispiele, was es gibt, weil das hat schon dann in den 70er Jahren zur Diskussion, also Lucas Aerospace, es war ja Raumfahrt, also Rüstungstechnologie, ne? Mhm. Und die Arbeiter haben wirklich gefragt, sollen wir einfach nur Waffen herstellen? Heutzutage ist ja im Moment wieder gerade up to date, möglichst viele Waffen zu verkaufen, aber sie haben gefragt, sollen wir nicht sozial nützliche Dinge herstellen? Und sie haben das selbst organisiert. Das war eine Konversion von einem Rüstungsbetrieb zu einem Nicht-Rüstungsbetrieb. Und daraus haben versucht, viele zu lernen. Zum Beispiel kann man das jetzt auch heute aufgreifen, um die Automobilindustrie zu konversieren. Mhm. Also eine Konversion zu einer anderen Industrie herzustellen. Und das muss gestaltet werden. Das darf nicht eine Schocktherapie sein. Die sollen nicht pleite gehen. Ne? Mhm. Weil klar, dann eskalieren die Konflikte, ne? Sondern man muss es in der Weise tun, dass die sozialen Ängste ernst genommen und präventiv bearbeitet werden, das heißt also wirklich abgebaut werden. Ne? Und das fängt aber, wir haben Projekte hier gemacht mit Gewerkschaften. Ne? Aha, ja. Wie können Gewerkschaften im Bereich der Autozulieferer in Österreich, wie können die als Akteure einer Transformation an Bord geholt werden, dass sie also nicht Gegner sind, sondern Befürworter einer Transformation, wenn sie gerecht und klimafreundlich und sozial gerecht durchgeführt wird. Ja, das ist sicher entscheidend. Die Lucas-Beschäftigten haben das ja auch versucht klarzumachen, dass eigentlich sie ja die sind, die die Dinge produzieren. Und sie, also die Leute, die wirklich produzieren, die hätten ja eigentlich die Macht zu sagen, das wollen wir nicht machen. Die Leute im Supermarkt hätten eigentlich die Macht zu sagen, okay, wir stellen jetzt keine Produkte mit Palmöl ins Regal, das tun wir nicht. Ne? Oder wir bauen keine SUVs, das machen wir nicht. Die Möglichkeit hätten sie. Sie stellen eine revolutionäre Forderung, dass die Arbeitenden mehr Mitbestimmung über nicht nur über die Arbeitszeit, sondern auch die Produkte genau. haben. Das ist eine absolut aktuelle Frage, aber heute vor allen Dingen im Dienstleistungsbereich. Mhm. Also Corona, sage ich nur mal. Ne? Also dass die Mitbeschäftigten der Sorgeökonomie, dass sie mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten für ihren Bereich haben. Da haben wir ja gelernt, was die Belastungen in der Corona-Krise für bestimmte Beschäftigten bedeutet. Und da quasi andere Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, die Ausgestaltung, ich betone wieder Gestaltung, ihrer Arbeitsbereiche, dass sie daran mitwirken können. Das ist die Forderung der Stunde. Ja, da wären wir sozusagen auch bei der Schlussfolgerung dieses Einleitungskapitels, wo steht, dass soziale Bewegungen, die bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse problematisieren, klimafreundliche Strukturen wahrscheinlicher machen. Ja, das ist eine zugespitzte These. Ich bin aber überzeugt, dass sie völlig richtig ist. Also ich bin überzeugt, dass solche Krisen und die dahinterstehenden strukturellen Probleme was mit Herrschaft zu tun haben. Also nicht nur mit stärkerer Macht, sondern auch mit der Verfestigung von Macht in bestimmten Herrschaftsverhältnissen. Das heißt also, bestimmte Akteure, zum Beispiel die ganzen, die über fossile Energien verfügen, die haben eine strukturelle Macht und dominieren damit bestimmte Sektoren, und diese Macht muss man brechen. Zum Beispiel gerade im Bereich, wo das Wort Klimaterroristen wirklich einen Sinn hat, nämlich bei den großen fossilen Energiekonzernen, also Exxon, Mobil und so weiter und so fort. Die sind wirklich Klimaterroristen gewesen, weil sie haben, obwohl sie seit Jahrzehnten wissen, was sie anrichten, immer weitergemacht und haben versucht, das Wissen zu verhindern über die Klimakrise. Und jetzt versuchen sie quasi auch noch ihre Geschäfte damit zu machen. Und da muss man einfach diese Machtverhältnisse ein Stück weit aufbrechen. Die haben es geschafft, dass sie quasi in allen Abkommen zur Klimarahmenkonvention das Wort fossile Energien nicht drinstehen haben. Die eigentliche Ursache wird einfach nicht genannt. Und das ist eine Sache von Macht, von Herrschaft. Und das müssen wir ausbrechen. Wir müssen über die Ursachen reden und wir müssen ohne Denkverbote wirklich fragen, was brauchen wir, wie können wir das umgestalten in diese Richtung.